Komm, Rudi, wir gehen. Sünd ist über uns komme. Sodom und Gomorra ist. Zugabe! Zugabe! Ja, das hat euch gefallen, was? Frohlocken tut's, die Sünd. Überall. Jetzt auch bei uns. Dem Frauenzimmer der Hölle hat's auch gefallen. Dann machen wir's doch noch mal. Was? Gleich? Sodom und Gomorra. Das Lied singen. Ja, ist das einmal wieder voll. Aber so ein Dreck, was die da singen. Dreck, oder? Den Leuten gefällt es. Wuchern tut's, die sind. Wie ein Unkraut tut's wuchern. Ich vergesse, Rudi, so dein Schloss ist ganz unten stehen, ja? Zwei Reisen muss ich so angesagt. Hörst du? Aber der Herr wachet, das sage ich. Ja, wachen tue ich auch über den Umsatz. So ein Hotel muss leben, nicht wahr? Das ist das Lied von einem jungen Mädchen, welches in den Himmel kam. Und da selbst keine Befriedigung fand. Und deshalb mit einem großen Wunsch an Petrus herantrat. Lass mich in die Hölle, Petrus. Ich hab gehört, die Teufel haben so große Schwänze. Ungerichtet werden die Ungerechten und erhöht die Gerechten. Jawohl. Und dann war's in der Hölle. Und dann kommt's endlich. Singen. Gespräche mit Sündern. Kriminalhörspiel von Jochen Hauser. Aussetzen. Was? Aussetzen musst. Der Mann hat er acht gelegt. Und bei einer acht muss der nächste Spiel aussetzen. Ass? Wenn ihr Ass leg. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der achte Aussetzer ist. Weil's da, wo's der Mann gelernt hat, immer der acht gewesen ist. Von mir aus können wir auch bei Ass. Ausgemacht ist ausgemacht. Überhaupt spießt an Mist zusammen. Ja, Rudi, die meine ich. Jetzt wirft er mal einen Buben ab. Warum denn das? Caro ist gewünscht. Dass ich in meinem Leben noch mal Mau-Mau spiele, hätte ich nicht gedacht. Nur das Fernsehen kannst du ja nicht mehr einschalten. Bloß so ein ekelhaftes Zeug. Einfach ekelhaft. Und noch mal, Caro. Der, wo vor dir die Polizei gewesen ist, der hat manchmal Schach gespielt. Mit sich selber. Sowas ist nie gut. Caro! Nicht ist. Man hat er sieben gelegt. Bedienst oder nimmst. Schlaf nicht. War aber auch ein harter Tag für dich, Rudi. Erst alle Stühle rein, dann raus, die Esstische ausziehen. So ein bisschen im Hotel zur Hand gehen, das schafft der Rudi noch allemal. Wie war's überhaupt? Sollten heute nicht richtige Sänger auftreten? Hör auf, Manne! Hör bloß damit auf! Warum denn? Na, so ein Schweinszeug! Dass man sowas da sieht. Kommt wer. Quatsch. Meine Ohren sind auch alleweil gut. Tatsache. Der Schulz ist es. Hast du was vergessen, Rudi? Gar nichts. Und ohne Auto. Wir wollen Manne zum Saufen abholen. Heute lieber nicht. Was ist nur mit dem Mau-Mau? Kommen Sie rein, Herr Schulz. Entschuldige, Anna, aber der Mann ist ja hier. Sitzt am Tisch. Danke. Kannst du mal? Ich muss dich unbedingt sprechen. Was ist denn los, Friedemann? Warum bist du nicht mit dem Auto? Na, da ist eine schlimme Sache passiert. In einem Hotel? Am Anbau. Ach, red schon. Die Kranichsänger. Das Duo, weißt du? Beim Frühschoppen vorhin. Sie sind raus und... Ja? Naja, irgendwie muss ein Eisenträger runtergefallen sein. Ich hab's nicht gesehen, hab nur ein Schrei gehört von einer Frau, die kam zufällig vorbei. Runtergefallen? Ein Eisenträger? Ja, ich versteh's ja auch nicht. Die Baufirma ist sonst derart penibel. Aber vielleicht, weil das Wochenende rankam, da haben sie vielleicht ein bisschen schnell... Was ist passiert? Friedemann. Das Eisen hat die zwei Kranichs erschlagen. Die sind tot? Unter den Hotelgästen ist fast immer ein Arzt. Einer hat sich sofort gemeldet und... naja. Rein ins Auto, los! Ich konnte nicht fahren. Mir zittern die Hände wie sonst was. Steig ein! Dort, wo sie aus dem Saal raus sind, da soll später mal ein richtiger Bühnenausgang hin. Ich hab denen noch gesagt, tut mir leid, Garderobe und Bühnenausgang sind noch im Bau. Ihr müsst durch den Saal rein und raus. Du kennst die Leute? Ja, aber als Künstler sind sie eben nicht durch den Saal. Ob du sie kennst? Ich bin mit ihnen durch die Kulturhäuser getingelt, ganz früher. Steig endlich ein. Dass die eine Baustelle aber auch derart leichtsinnig gesichert haben. Mensch, Friedemann. Ein Eisenträger fällt nicht mir nichts, dir nichts vom Dach runter. Ja, ist er aber! Du sollst endlich einsteigen. Was willst du denn jetzt machen? Zu deinem Hotel fahren. Die Unfallstelle sichern und den Vorgang melden. Dass ausgerechnet mir sowas passieren muss. Was heißt ganz früher? Bitte? Du sagtest, du kanntest die zwei Sänger von ganz früher. Du hast aber vor 3 Jahren noch auf der Bühne gestanden. Ja, aber nicht in den kleinen Klitschen. Ich bin nach oben gekommen, die Kranichs nicht. Die haben eigentlich immer nur das jeweilige Modeduo nachgeplärrt. Und warum haben die dich besucht? Hotelgäste. Hotelgäste? Ja, sie kamen an, sagten, hast ja ein schönes Hotel und so. Und als sie das vom Frühschoppen lasen, dass ich den jeden Sonntagvormittag veranstalte, da haben sie sozusagen vor mir auf den Knien gelegen, damit ich sie auftreten lasse. Richtiges Publikum hatten die wohl schon lange nicht mehr erlebt. Was ist mit den Verunglückten? Was? Die Toten. Ob die noch auf der Baustelle liegen? Weiß nicht. Der Arzt hat sich Decken geben lassen und... Du läufst raus bis zu meinen Wirtsleuten, statt sofort die Polizei anzurufen? Ja, du bist doch die Polizei. Ich bin ein kleiner Ortsgendarm. Wenn aber zwei Leute erschlagen werden, weißt du, wer dann zuständig ist? Erschlagen? Der Eisenträger ist runtergefallen. Vom Winde verweht, ja? Was soll denn sonst gewesen sein? Rat mal! Du rufst die Mordkommission an? Genau das. Kurz bevor das Hotel fertig ist? Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Fragst du das als Hotelbesitzer oder als Freund von den zwei Toten? Befreundet. Befreundet waren wir nie. Ihr hattet Stunk miteinander? Ach, auch nicht. Mein Gott, die Kranichs kochten ihre Suppe und ich meine. Du passt auf, dass auf der Baustelle nichts verändert wird. Halte die Leute in genügender Entfernung. Und ich rufe an. Na los, Friedemann, steig aus. Ruprecht. Hauptkommissar Ruprecht, wir kennen uns. Ja? Vor einem halben Jahr war ich noch mit Banküberfällen befasst. Mit der Aufklärung von Banküberfällen. Dass Sie sich mein Gesicht gemerkt haben, hätte ich nicht erwartet, Herr Hauptkommissar. Das Gesicht vielleicht weniger, aber der Vorfall. Naja, tut mir leid, dass man Sie strafversetzen musste. Ach, wissen Sie, in Weilersgrün lässt es sich leben. Bloß ein bisschen weit weg vom Schuss, was? Auf Schüsse war ich nie sonderlich scharf. Sie wissen, wie ich das gemeint habe, Meister. Ihr Dienstzimmer, schön aufgeräumt, direkt gemütlich. Gibt's ja auch eine Kaffeemaschine? Taucht sie da. Na, denn ich vertrag Kaffee durchaus stark. Es wird mir eine Ehre sein, Herr Hauptkommissar. Zwei Dinge, Meister. Wer wie Sie einem Bankräuber die Flucht ermöglichte, darf dafür keine Beförderung erwarten. Es war eine Bankräuberin. Zweitens, ich bin hier, um den Tod von Ilona und Hubert Kranich aufzuklären. Dazu erwarte ich Ihre kollegiale Mitarbeit. In Ottersgrün, ein Dorf hier ganz in der Nähe, da wurde zweimal hintereinander die Bank um ein paar 10.000 Mark erleichtert. Vom selben Täter, originell, was? Schade, dass Sie nicht mehr mit Banküberfällen befasst sind. Zwei Löffel auf eine Tasse? Ja. Statt eines originellen Banküberfalls müssen Sie den Unfall im Seehotel aufklären. Unfall? Sagten Sie soeben Unfall? Kaffeesahne ist leider nicht. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich mag keine Sahne. Dass Sie diese Geschichte im Seehotel als Unfall bezeichnen. Warum nicht? Eine Baustelle ist und bleibt eine gefährliche Sache. Ach ja, da kann es schon mal passieren, dass just in dem Moment, als zwei Personen vor einem Anbau stehen, vom Balkon dieses Anbaus ein Eisenträger herunterfällt. Ja, im Leben ist fast alles möglich. Sie sagen es. Fast alles. Sehr gefordert werden Sie in Weilersgrün wohl nicht. Ich meine, Schreibkram ist überall, aber sonst? Ab und zu eine wilde Schuttablage im Wald. Mal fährt ein Radfahrer eine Urlauberin an, mal umgekehrt. Friedemann Scholz, Sie kennen den Hotelbesitzer sehr gut. Sie sind mit ihm befreundet. Bekannt. Gut bekannt. Sie duzen einander. Im Dorf duzt jeder jeden. Außerdem, Scholz kam vor gut 2 Jahren hierher, ich ein paar Wochen später. Wir sind also beide Zugereiste. Sowas verbindet. Scholz kam nach Weilersgrün, nachdem er das Hotel gekauft hatte? Er hat nicht das Hotel gekauft, sondern ein Ferienheim. Zum Hotel hat er es erst gemacht. Es ist übrigens die einzige Investition im Dorf. Vorher war er Rocksänger. Ziemlich prominent sogar. Vor der Wende waren viele Künstler prominent. Wie kam er zu dem Hotel? Ich sagte doch, es war ein Ferienheim. Und die Betriebe haben zuallererst solche Anhängsel abgestoßen. Ferienheime, Kindergärten, Bibliotheken. Alles, was einen Haufen Geld kostet. Und das Geld für einen solchen Kauf besaß Herr Scholz? Er hat gut verdient. Und seine Frau gut geerbt. Ah ja. Als besagter musikalischer Frühschoppen stattfand, Sie waren nicht zufällig dort? Dass Ihnen vielleicht etwas aufgefallen wäre? Es gab keine Veranlassung, dass ich mir das angehört hätte. Ich weiß nur, der Saal war brechend voll. Die 2 Alten, bei denen ich wohne, die helfen bei Scholz ein bisschen aus. Rudi trägt die Stühle, Anna verkauft Eintrittskarten oder so. Und das Duo Kranichsänger war von Herrn Scholz engagiert? Keine Ahnung. Übrigens, es hat geklopft. Ich hab's gehört. Sie müssen meinetwegen nicht Ihre Pflichten vernachlässigen. Das wird die Meißner Bertha sein. Die Frau kommt jeden Montag um diese Zeit und beschwert sich, weil ein Reisebus auf ihrem Grundstück gewendet hat. Dann klären Sie das. Aber ist es nur ein winziges Stück Rasen? Ich habe mit dem Fahrer gesprochen. Es geht wirklich nicht anders. Wahrscheinlich reagieren die Leute neuerdings auf jede Wende allergisch. Entschuldigung, aber der Hotelbesitzer Scholz interessiert mich im Moment wirklich mehr als ein Reisebus. Sie haben mir recht. Ich werde die Frau nicht warten. Ich habe noch 2, 3 Fragen. Komm mal rein, Bertha. Na, hat dich wieder der Bus geärgert? Im ganzen Dorf hast du einen komischen Zettel, sogar vor deiner Tür. Hier, freut euch, denn fern ist die Sünde. Was ist das denn für Reklame? Nach Reklame sieht das nicht aus. Entschuldigung. Darf ich vielleicht? Frau Meißner, Herr Ruprecht, ein Kriminalbeamter. Wegen der erschlagenen Leid. Kennen Sie die Schrift auf dem Zettel? Na. Und Sie, Meißner? Keine Ahnung. Freut euch, denn fern ist die Sünde. Schön wär's. Vom Pfarrer könnte sein, ist es aber nicht. Der hat jetzt so eine neumodische Druckmaschine, wo du alles mehr machen kannst. Meister, Sie kommen bitte anschließend zu mir ins Seehotel. Wiedersehen. Und der weiß, wer die Sänger umgebracht hat? Bis jetzt weiß man nicht einmal, ob sie umgebracht wurden. Wenn denen aber so ein schweres Eisen auf die Köpfe geschlagen ist. Und von solchen Zetteln gibt es noch mehr im Dorf? An der Bushaltestelle, am Gemeindeamt, überall. Seit die Leute alles schreiben dürfen, schreiben es auch alles. Fangen wir an. Anzeige Frau Bertha Meißner. Der Pfarrer jedenfalls schreibt nicht so eine Zettel. Was war diesmal mit dem Bus? Sogar die Büsch hat er gestreift. Was es nicht alles gibt im Leben. Anne! Gut, dass du noch mal kommst. Ich war hier ins Hotel bestellt. Von Knecht Ruprecht. Der Hauptkommissar, der den Fall übernommen hat, er heißt Ruprecht. Und? Ich wollte nur wissen, ob mir was aufgefallen wäre. Die Baustelle ist untersucht worden. Da müsse alles in Ordnung gewesen sein. Ja, kein verrutschender Eisenträger. Aber das kann man doch hinterher gar nicht mehr feststellen. Experten haben Expertenwissen. Die Baustelle kann aufgeräumt sein wie sonst was und trotzdem... Vergiss es. Es war kein Unfall. Sondern? Mord. Aber die zwei Kranichs, das ist doch absurd. Möglich. Kennst du den Ruprecht aus deiner früheren Zeit? Er hat seine Hand mit hochgehalten, als es um meine Strafversetzung ging. Ich bin ihm heute sehr dankbar dafür. Und wann war das? Einen Tag nach meinem 30. Geburtstag. Vor gut zwei Jahren. Vor gut zwei Jahren haben wir die Bude hier gekauft. Tut es dir leid? Nein. Jedenfalls nicht bis zu diesem Frühschoppen. Und auch nicht, dass du nicht mehr auf der Bühne stehst? Das zu allerletzt. Was ich dir sagen muss, Redemann. Für einen Kriminalkommissar sind erstmal alle verdächtig. Und da du das Pärchen kanntest, wird er sich mit dir besonders intensiv unterhalten, klar? Ja, die beiden kamen grienend hier an. Ob ich mich nicht freuen würde? Sie hätten am Dienstag einen Auftritt in Breitbach. Bei einem Betriebsvergnügen. Und da, weil das Grün gewissermaßen auf dem Wege liegt... Betriebsvergnügen? Die Börsenbude gibt's seit einem Jahr nicht mehr. Ach ja, richtig. Ich sage dir, die sind gekommen, weil sie scharf auf einen Auftritt waren. Dass ich mit den musikalischen Frühschoppen angefangen hatte, war wie ein Lauffeuer rumgegangen. Waren sie teuer? Ich meine, hast du für ihren Auftritt viel bezahlt? Gar nichts. Gar nichts? Würde mich ein bisschen weh. Dafür mussten sie fürs Zimmer nichts bezahlen. Außerdem hatte ich sie nicht eingeladen. Ihr wart nicht eben Freunde, wie? Das ist ja das Bescheuerte. Deshalb werde ich doch für diesen Kommissar Verdachtspunkt Nummer 1 sein. Nummer 1. Ich hab dir gesagt... Manne! Es ist so. Kranich behauptete, ein paar meiner Songs wären in Wirklichkeit von ihm. Das war nämlich Kranichs Hobby, alle Welt zu beschuldigen, sie hätten bei ihm Musik geklaut. Und? Hattest du? Ich werde mich an Kranichs La-La-La vergreifen. Wenn es Geld bringt? Also war Kranich gar nicht so scharf auf einen Auftritt? Er war scharf auf Geld. Naja, aber... Dazu. Ruprecht wird dich nachher befragen. Kannst du nicht dabei sein? Ein Dorfgendarm hat sich in so eine Geschichte nicht reinzuhängen. Ermittelt wird von zuständigen Experten. Und das mit der Plagiatanschuldigung, soll ich das dem Kommissar erzählen? Nein, dem Hauptkommissar. Und zwar so genau, wie du nur kannst. Rudi? In den Wald ist er rein. Und du musst Holz hacken? An der Axt lasse ich den eh nicht mehr. Bin froh, wenn er mal weg ist. Unter die Leid. Ich denke, er ist im Wald. Besuch hast. Wartet schon auf die. Auf mich? So eine zierliche. Ganz junge Person. Eine Urlauberin. Ich kenn's nicht. Da staunst, gell? Kann man wohl sagen. Eine Kammer unterm Dach. Riesig. Das wäre mein Traum gewesen. Worum geht es? Hast du nur den einen Stuhl? Warte, ich nehme die Jacke weg. Im Übrigen... Du stehst noch immer auf der Fahndungsliste. Quatsch. Ist das ein riesiger Blick? Wie heißt denn das Wasser? Hör endlich auf mit dem Theater. Was willst du? Die alte Tante dort unten beim Holzhacken. Ist das deine Großmutter? Meine Wirtin. Mädchen, du hast versucht, eine Bank auszurauben. Du bist entwischt, aber dein Foto. Du wirst polizeilich gesucht. Kapierst du das nicht? Beruhige dich. Ich war lange genug untergetaucht. Was heißt lange genug? Das ist der Weilersee, stimmt's? Und da drüben der Hotelneubau. Das soll King Quick gehören? Das war doch so ein Schnulzenheini, bei dem meine Mutter Zustände kriegte. Wo hast du eigentlich deine Begleitung? Du bist doch nicht ohne Leibgarde unterwegs, oder? Ich gehe bloß nicht ab. Vor ungefähr 10 Jahren, das war die letzte gemeinsame Reise mit meinen Alten, bevor die sich scheiden ließen, da war ich 13. Da sind wir von hier mit dem Bus nach Carlo Vivari, Oblaten und Pfefferkuchenlikör und eine Menge Leute aus dem Westen, die 10-mal freundlicher bedient wurden als wir Ostler. Jetzt würde ich gern wieder mal hin. Für 2-3 Tage. Jetzt sind wir auch Westen. Jetzt ist Karlsbad bestimmt noch schöner. Kommst du mit? Ideen hast du? Wer noch Ideen hat, der lebt, oder? 2-3 Tage nach Karlsbad. Mit mir. Manfred Meister. Manfred ist ein komischer Name. Werde ich nie über die Lippen kriegen. Verlangt doch keiner. Bist sauer, was? Weil ich dir die Karriere vermasselt habe. Weil du mich rausgerissen hast. Ich hab dich nicht rausgerissen. Okay, aber wenn du gewollt hättest, du hättest mich hopp genommen. Tut mir auch echt leid, dass du deswegen Ärger gekriegt hast. Was hatten die Oberbullen eigentlich genau gesagt damals? Auch im Obereifer darf man sich nicht ungeschickt anstellen. Irre. Echt süß. Im Obereifer. Sag mal, wir haben uns im Leben 3 Minuten gesehen. Oder auch nur 2. Jetzt bist du hier und willst mit mir nach Karlsbad. Bisschen seltsam, findest du nicht? Vielleicht mag ich dich. Du magst mich ja auch. Im Moment gibt es im Dorf nicht nur mich als Polizei. Sag das deinen Leuten. Und sag auch, dass ich mich beim nächsten Mal nicht wieder so anstelle. Lebst du eigentlich alleine? Kann ich singen. Sag dir das was? Nein. Ist das schlimm? Im Gegenteil. Ich dachte nur, vielleicht freust du dich. Mensch, ist das süß. Jetzt wird der Kerl auch noch rot. Wie heißt du überhaupt? Carola. Mit C. Und weshalb bist du gekommen? Ich wollte mich bei dir bedanken und mit dir nach Karlsbad fahren. Du schwindelst. Mm-mm. Schwindeln steht dir aber. Darf ich mich ein bisschen an dich lehnen? Täte mir echt gut. Mir auch. Mann, wo willst du denn hin? Anna, was sitzt du denn jetzt vorm Haus, mitten in der Nacht? Es ist 5 Uhr durch. Da ist es morgen. Der Besuch gestern Abend war eine Verwandte von mir. Die Welt, die rast dahin. Was meinst du? Welt. Da ist überall ein Tempo, das man nur erschreckt. Wegen dem Mädchen und mir? Ich sagte dir doch. Naja, wir wollten mal kurz nach Karlsbad rüber. Mal tief durchatmen, verstehst du? Aber vielleicht... Scheißdreck. Vielleicht wollte sie auch nur, dass ich aus dem Ort verschwinde. Dass ich nicht störe, wenn ihr was passiert. Und einzig, Rolocke, das tut nur noch die Sünd. Wenn du so zeitig auf bist, hast du das Mädchen gehen sehen? In der Nacht noch. Da ist ein Auto unten am Hang gestanden. Und da ist er ganz leise fort aus dem Haus. Zum Auto? Das ist wie das sind. Überall. Ich will dich nicht kränken, Anna, aber koch dir einen starken Kaffee. Und mal keine Zettel mit so komischen Sprüchen. Ich brauch keinen Kaffee. Ich bin hellwach. Entschuldigen Sie, Frau Auerbach, dass ich Sie am frühen Morgen... Ich hätte mal eine Frage. Sie als Bürgermeisterin kennen das Dorf doch besser als ich. Wem das Seehotel vielleicht ein bisschen zu teuer ist, der nimmt sich doch privat ein Zimmer. Und in dem Zusammenhang... Ich muss mich sehr wundern, Herr Meister. Da wird in der Nacht noch der Herr Scholz abgeholt und Sie fragen nach einem billigen Quartier. Friedemann? Vom Hauptkommissar? Seine Frau sagt, es hätte eine Bescheinigung vorgelegen, wegen dringenden Tatverdachts. Aber das eine sage ich Ihnen, wenn dadurch der Betrieb im Seehotel ruiniert wird, das gibt einen Aufstand im Dorf, der schlägt Wellen. Das Sägewerk zu, das Glaswerk, wenn jetzt auch noch der einzige Betrieb im Ort, wo die Leute ein bisschen Arbeit finden, zumacht, dann gibt's hier einen Stunk, der hat sich gewaltig gewaschen. Frau Auer, Entschuldigung, ich krieg Besuch. Guten Morgen, Meister. Morgen, Herr Hauptkommissar. Ehrlich gesprochen, im Hotel wollte ich keinen Kaffee bestellen. Wäre unpassend gewesen. Erst nehme ich den Scholz fest, dann lasse ich mir von seiner Frau Kaffee bringen. Der Fall Kranichsänger ist also abgeschlossen. Ging ja sehr schnell. Ja, manchmal hat man Glück. Friedemann hat die Leute nicht umgebracht. Das wissen Sie genau. Friedemann brächte sowas nie fertig. Das heißt, Sie können bezeugen, dass Herr Scholz in der in Frage kommenden Zeit immer bei Ihnen gewesen ist? Das kann ich nicht und trotzdem. Da läuft noch vieles eckig. Was meinen Sie? Wie war das? 2 Löffel auf eine Tasse? Meinen Sie, ich hätte die Untersuchung eckig geführt? Nein, selbstverständlich nicht. Ja, 2 Löffel auf eine Tasse. Aber Friedemann, der Herr Scholz, der war für Sie von Anfang an der Hauptverdächtige. Ich verrate Ihnen was, Meister. In 8 von 10 Fällen war es der Hauptverdächtige auch. Dass in Wahrheit der Gärtner die Lady umgebracht hat, sowas wird meistens nur erfunden. Und wenn ich trotzdem meine, Friedemann war es nicht? Wissen Sie was? Was Sie mir bisher nicht sagten? Nein? Dann sage ich Ihnen etwas. Ich hatte eben die Bürgermeisterin am Telefon. Die ist fix und alle. Wenn auch noch das Seehotel schließt. Ihr Kaffee. Danke. Wenn Scholz schafft, was er sich vorgenommen hat. Ich sage Ihnen, das Dorf wird ihm ein Denkmal setzen. Als Herr Scholz seinerzeit den Antrag auf Ausbau und Erweiterung des Hotels stellte, unmittelbar nach der Wende, lag er mit den Behörden im Clinch, die den See ziemlich unerwartet zum Trinkwassereinzugsgebiet erklärt hatten. Womit die Idee Ihres Freundes betreffs Waldseebad Weilersgrün geplatzt war. Ja, ja. Einen dieser Beamten hat Friedemann über den Tisch gezogen und zugelangt. Kurz nach der Wende haben die Gerichte noch ziemlich schnell gearbeitet. Und Herr Scholz erhielt 3 Monate auf Bewährung. Hm. Halten wir also fest. Eine gelegentliche Neigung zu Wutausbrüchen. Weiter. In seiner Jugend war Herr Scholz Ringer. Klassischer Stil. Kraft. Der Eisenträger war zwar schwer, doch nicht so schwer, dass er nicht angehoben werden könnte. Noch dazu im Jähzorn. Und das alles ergibt einen Grund, Friedemann zu verhaften. Na, da fehlt selbstverständlich Wesentliches. Jetzt kommt die Plagiatsgeschichte. Was denn? Haben Sie noch was in der Tasche? Finde ich übrigens bemerkenswert. Die Geschichte mit dem Plagiat erzählte Ihnen Ihr Freund. Das Wichtige aber... Was soll denn das sein? Keine Bange, ich verrate es Ihnen. Als damals dieses Ferienheim zum Verkauf stand, gab es ein Gespräch zwischen Herrn Kranich und Herrn Scholz, dass man aus dem Schlagergeschäft aussteigen müsste, wenn man eine Gelegenheit dazu hätte und dergleichen. Eine Tante von Herrn Kranich hatte seinerzeit das Ferienheim an den Betrieb verkauft. Das heißt, damals war es ein heruntergewirtschaftetes Sägewerk. Der Betrieb motzte es als Ferienheim auf. Und Friedemann kaufte es. Ach, und nun denken Sie, Kranich hetzte seine Tante auf, damit diese Rechtsansprüche auf das Hotel, auf das Grundstück erhebt. Richtig. Falls aber Herr Kranich seiner Tante den Rechtsanspruch ausredet, würde das ein bisschen was kosten. Na also, es klappt doch ganz gut mit der Kombinationsgabe. Woher wissen Sie das? Das mit der Tante und so. Herr Kranich führte ein peinlich genaues Tagebuch. Na, Kopf hoch, Meister. Und vielen Dank für den Kaffee. Westerschüssel? Stachelbeerkompott. Das Zeug muss weg. Genauso mir ist's keine. Mir ist jetzt kaum nach Kompott. Der Scholz. Traust du ihm zu, dass der 2 Leute totschlägt? Ich hol die Gläser dann alle aus dem Keller. Nimmst sie dir. Meine Kinder, wann die dann kommen, die gehen nur nach der Erdbeeren. Deine Kinder kommen wann? Wann's alles aufräumen müssen. Wieso denn aufräumen? Noch sauberer als in der Stube kann es doch nirgendwo sein. Die Beeren sahen schön kräftig. Ja, ein Aroma haben sie gutes. Wo steckt Rudi eigentlich? Beim heiligen Vater passiert ihm nichts. Beim Pfarrer ist er? Nicht beim Pfarrer. Wen meinst du mit heiliger Vater? Hey, Anna. Ich muss gehen. Er wartet auf mich. Rudi? Oder der heilige Vater? Sag mal, Anna, was ist los mit dir? Der Scholz ist es. Sein Auto ist gerade gekommen. Friedemann! Schönen Gruß vom Kommissar. Demnächst musst du ihm wieder Kaffee kochen. Das heißt, Sie suchen weiter? Ich stehe immer noch vorn auf seiner Wunschliste, aber nachdem sich die Geschichte mit der Tante als eine Erfindung ausstellte und sich der Hauptkommissar lange genug mit meinem Kaufvertrag befasst hatte, da fand er wohl, dass ich keinen Grund hätte, deswegen das Hosenflattern zu kriegen. Wie ist der Schlüssel? Stachelbeeren, Scholz. Wegwerfen ist Sünd. Wenn ich an etwas nicht geglaubt habe, Friedemann, dann daran, dass du... Ich habe auch nicht geglaubt, dass du daran glaubst. Ihr lasst das Kompott stehen. Esst's auf, ja? Wo willst du denn jetzt hin? Den Rudi besuchen. Wir begießen heute Abend was. Tschüss, ich muss ins Hotel. Soll ich dich ein Stück mitnehmen, Anna? Nee, ich muss in den Wald. Aber nicht ohne mich. Hast du einen Verdacht? Das ist schon möglich. Lass mal, Maikung. Den Berg schaffe ich allein. Willst du mit Rudi im Wald einen Kiosk aufmachen? Ist beladen wie ein Lieferwagen. Kaffeekanne, Orangensaft. Der heilige Vater mag den gern. Und wer zum Kuckuck... Entschuldigung, wer ist der heilige Vater? Kennst du nicht. Der Läuser George. Früher hat er mit dem Rudi im Sägewerk gearbeitet. Und wieso ist der Mann jetzt heilig? Weil der die Welt erkannt hat, dass der Sünd immer größer wird. Und schneller. Und dass der Mensch die Sünd bekämpfen muss. Allweil muss der Mensch die Sünd bekämpfen. Und hat er gerade einen Kampf gewonnen, darf er frohlocken. Freilich, der Herr freut sich über jeden Sünder, der der weniger ist. Kurz nachdem die Kranichsänger tot waren, Anna, gab es komische Zettel im Ort. Freut euch, denn fern ist die Sünde. Oder so ähnlich. Der Berg ist zu Ende. Kannst loslassen. Sag mal, Rudi und der heilige Vater, die leben ein paar Tage im Wald? Der heilige Vater lebt schon lang da. Und wo schläft er da? Die Sünde ist so arg. Da darf's keine Unbequemlichkeit scheuen. Guck's doch an, die Welt. Wie es wuchert, die Sünde. Und Mord und Totschlag überall. Früher konntest deine Wohnung offen lassen. Da hast du einen Schlüssel überhaupt nicht gebraucht. Und jetzt? Keiner sorgt sich um der Ordnung. Keiner. Na. Die Leute sagen nur, da kann man nichts machen. Wir können nichts dafür. Und werden selber schlechter von Stund zu Stund. Wenn du in die Stadt fahren willst, musst du deine Brieftaschen festhalten. Am heller lichten Tag. Dann sag doch mal... Wo schlafen die Leute, der heilige Vater und Rudi? An kleinen Gung haben's verhauen, der Großen. Haben ihn geschlagen und gequält. Und was ist passiert? Die Polizei hat sich den Namen aufgeschrieben. Sonst nix. Eingesperrt hätten's gehört. Eingesperrt. Haben die sich Baumhöhlen gebaut? Überall stehen Bauwagen. Bauwagen? Vom letzten großen Sturm, wo es die vielen fremden Leid hergebracht haben. Die im Wald aufräumen sollten. Na warte, Fräulein Carola. Carola mit C. Jetzt finde ich dich und deine Leute. Die Leute sind verschwunden, das Bruchholz liegt da. Alles. Alles verrottet und verkommt. Viel Gras zwischen den Bäumen. Gibt es überhaupt noch Pilze? So was wächst schon lange nicht mehr. K-Bär und K-Pilz. Versteh dich schon, Anna. Euch Alten fällt das mehr auf als uns Jungen. Es muss angeben, der für Ordnung Seuchen tut. Denn wenn's der Sünd nicht ausreißt, erstickt's uns alle. Du, wart mal. Das Knacken eben. Ob das Wildschweine waren? Geh zurück. Geh. Ich muss den Versorgungswagen für den Heiligen Vater begleiten. Polizeischutz. Rudi, wo kommst du denn auf einmal? Ach, Sodom und Gomorra ist. Ach, Sodom und Gomorra. Tut's noch weh? Was? Was ist? Ob's noch weh tut. Nur wenn ich lache. Sag mal, Anna, wieso liege ich in deiner Stube? Ihr habt auch das Erdbeerkompott aus dem Keller geholt. Wir sind auch zusammen in den Wald. Du sagtest was von Bauwagen und ich hab gedacht, ich find Carola und Rudi hat mich zusammengeschlagen. Ich geh wieder. Der Schlag war nicht so arg. Moment. Nein, Rudi stand vor mir. Der Schlag kam von hinten. Der Heilige Vater hat gemeint, ich soll dich nicht im Wald lassen. Der Heilige Vater also, der Läuserschorsch. Ziemlich rabiat, der alte Knabe. Ich geh. Warte. Anna. Was willst? Ich muss zum Rudi hin. Dem Läuserschorsch habe ich aus irgendeinem Grund nicht gefallen, stimmt's? Haben die Kranichsänger dem Läuserschorsch auch nicht gefallen? Anna! Ich müsste dem Kommissar alles erzählen. Das geht nicht, dass ich was weiß und nichts sag. Ich denke, jetzt weiß ich allerhand. Der Sünd muss mit aller Macht naus aus der Welt. Also aus irgendeinem Grund waren die Kranichsänger große Sünder. Und da hat der Läuserschorsch... Na, der Rudi. Der Rudi muss sich halt würdig erweisen, dass er aufgenommen wird in den Kreis, dass er zusammensitzen darf mit dem Heiligen Vater und mit ihm reden und denken. Rudi hat die Kranichsänger erschlagen? Na, der Sünd hat er erschlagen. Weshalb die Kranichsänger? Ich gehe zu ihm in den Wald. Halt mich nicht fest. Nein, nein, nein, nein. Ich halte dich nicht fest. Sie haben mich angerufen, Meister. Sie hätten die Täter. Zufällig, ja. Ich wollte ihn nicht ins Handwerk pushen, Hauptkommissar. Und wer? Zwei alte Leute, die mit der Zeit nicht mehr zu Rande kamen, die die Welt nicht mehr verstanden haben und sich auch nicht. Geht es etwas genauer? Während des Frühschoppens im Seehotel haben die Kranichsänger schmutzige Lieder gesungen. Sowas wie, in der Hölle lebt sich's besser als im Himmel. Das hat Leute, die sich nach nichts anderem sehnten als nach einem Himmel, sehr erbost. Erbost? Na, hören Sie. Meine zwei Wirtsleute haben die Welt nicht mehr verstanden. Und jetzt verstehen wir sie nicht. Wir verstehen Anna nicht und verstehen den Rudi nicht. Wo sind die zwei? Im Wald. Was heißt das? Die alte Frau hat mir die Sache erzählt. Danach ist sie zu ihrem Mann. Heißt das, Sie haben schon wieder Verbrecher laufen lassen? Verbrecher? Mörder. Der Mann oder die Frau, Sie haben zwei Personen umgebracht. Anna und Rudi sind tot. Kurz nachdem ich bei Ihnen im Amt anrief, ging die Feuersirene. Ein Bauwagen im Wald. Da ist wenig zu löschen. Und im Bauwagen drei Personen. Fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Zwei davon waren meine Alten. Und der dritte? Läuserschorsch. Ein guter Bekannter der zwei. Oh. Im Umkreis vom Bauwagen mehrere dieser handgeschriebenen Zettel. mit euch. Die Seligkeit ist unser. Ja? Ja, sofort. Was ist? Die hiesige Sparkasse. Raubüberfall. Täter, zwei junge Männer, eine junge Frau. Ihre Kollegen haben Arbeit. Gespräche mit Sündern. Ein Kriminalhörspiel von Jochen Hauser. Unter der Regie von Walter Niklaus sprachen unter anderem Uwe Kerbs, Thomas Wolf, Joachim Tschocke, Ilse Bendin-Amberg, Kurt Berndt, Susanne Tiede, Ursula Sukup, Christa Meyer-Jaslauk, Monika Pietsch, Erich Gieser und Werner Hahn. Es handelte sich um eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.